Es kühlt auf 13 bis 6 Grad ab. Morgen dichte Wolken und Sonne, vereinzelt Schauer. Bei böigem Westwind 13 bis 22 Grad. Die Zeit 22.03 Uhr. SWR 2 Krimi. Du wirfst einen Stein ins Wasser, es bilden sich Kreise. Gehst als Fremder in ein Dorf und es bildet sich ein Ring um dich. Kommst jedes Wochenende und ziehst Kreise. Die einen gewöhnen sich an dich, die anderen störst du. Du hast sie schon damals gestört. In dieser Atmosphäre leben jeden Tag. Für Irmgard muss es die Hölle gewesen sein. Seit langem schon. Und du? Nichts kapiert. Kamst ja nur am Wochenende. Aus der Stadt. Ins Dorf. Und ein halbes Wochenende musste für die ganze Woche reichen. Keine Zeit, um wirklich zuzuhören. Oder? Das 52. Wochenende. Kriminalhörspiel von Uwe Erichsen und Jens Hagen. Regie Marina Dietz. Jochen, ich muss dir mal was Wichtiges sagen. Oh, was Wichtiges? Mhm. Was ganz wichtig. Ja, es ist auch wichtig. Hör mir doch bitte mal zu. Oh, es ist super wichtig. Jochen, es ist auch super wichtig. Jochen, ich muss weg hier. Ach komm, nicht jetzt schon. Nein, morgens Jochen. Morgens kellnern, abends kellnern. Wenn wir Ursel nicht hätten, dann könnten wir nicht mal den Samstagnachmittag zusammen verbringen. Das ist dir zu wenig? Ursel hat ja abends frei. Du bist ein Mistkerl. Lass mich bloß nicht erwischen, du. Oh Gott. Oh. Jochen, hör mir mal zu, du hast mich falsch verstanden. Ich will raus hier, weg, ganz weg, endgültig weg. Nur ein Jahr noch. Bis zum Examen, da werden wir doch wohl noch durchhalten. Ich muss schließlich auch auf Onkel Heinrich Rücksicht nehmen. Ach, nur weil er dir das Studium bezahlt. Nur? Ohne ihn hätte ich es nicht machen können. Nur ein Jahr noch, Irmgard. Mit Onkel Stangs Hilfe. Was ist denn gegen meinen Onkel? Dann haben wir hier ein stilles Plätzchen an seinem Baggersee. Mhm. Sein Baggersee. Sein Haus. Sein Geld. Komm. Nicht jetzt. Jochen, hör auf! Ich hab Durst. Ich hab nichts mitgebracht. Schlimm? Nein. Dann hol eben was. Du hast ein Auto. Gut. Ich glaube, ich brauche eine Cola. Was möchtest du? Ich weiß es nicht. Prima. Du darfst erraten und dann gibt's eine Beschwerde. Ach, Jochen. Ja? Bring mir ein Eis mit. Eins mit Schokolade. Gut. Gut, das mache ich gern. Klar. Ich bin gleich wieder zurück. Mhm. Ciao. 17 Minuten für den Weg ins Dorf und zurück. 17 Minuten und ein Jahr. Genau ein Jahr. Gleicher Ort, gleiche Zeit und warten. Ein Eis, zwei Cola. 17 Minuten bist du damals weg gewesen, hat die Polizei rekonstruiert. Er ist dir kürzer vorgekommen. Erscheint die Zeit einem kürzer, wenn man erwartet wird? Irmgard, komm schon raus aus dem Wasser, dein Eis schmilzt. Irmgard. Was? Oh Gott. Irmgard. knapp 17 Minuten zur Verfügung, um einen Menschen zu ertränken, Spuren zu beseitigen und zu verschwinden. Muss eine verdammt kalt, wachsam und gut organisiert sein, oder? Wieso haben Sie da hinten noch niemanden hingeschickt? Herr Reisner, kommen Sie. Treten Sie doch zurück. Die Leute tun auch nur ihre Pflicht. Es ist hier noch nicht alles untersucht worden. Da hinten beim Schuppen. Das lassen Sie mal unsere Sorge. Herr Reisner, es tut mir ja wirklich leid für Ihre Verlobte, für Sie. Aber ich zweifle nicht daran, wie das Untersuchungsergebnis ausfallen wird. Es war ein Unfall. Es war kein Unfall. Irmgard war eine gute Schwimmerin. Sie war gesund. Herr Reisner, gerade junge Leute unterschätzen manchmal... Sie ging auch nie ins Wasser, ohne sich abzukühlen. Trotzdem, das hier ist keine Badeanstalt. Es ist eine Kiesbaggerei mit all ihren Gefahren. Es war kein Unfall. Wäre Ihnen Selbstmord lieber? Zeugenaussage, Untersuchungsergebnis, kurze Notiz in der Zeitung, am Mittwoch schon die Beerdigung. Alles schön der Reihe nach, wie es sich gehört. Und der Pfarrer mit der Standardrede für früh Verstorbene. Reinheit des Herzens bewahrt, viel zu früh aus unserer Mitte gerissen. Anwesend die Gastwirtsfamilie, paar Gäste, der Apotheker. Tante Elisabeth blieb zu Hause. Aber Onkel Heinrich ließ es sich nicht nehmen. Elisabeth konnte leider nicht mitkommen. Sie fühlt sich nicht wohl. Komm, mein Junge. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du brauchst erstmal was Ordentliches zwischen die Rippen. Ich habe keinen Hunger. Bestorf hat ein Essen für die Trauergäste vorbereitet. Einer musste es ja tun. Schließlich hatte Irmgard niemanden außer ihrem Chef. Niemanden? Natürlich. Entschuldige. Kopf hoch, Junge. Das Leben geht weiter. Du musst versuchen, darüber hinwegzukommen. Ich kann nicht. Fährst du schon vor zu Westerhof? Ich fahr in die Stadt. Was sollen die Leute denken? Die Leute! Wer denkt denn an Irmgard? Zuerst denkst du, nie wieder zurück. Nie wieder. Du gehst in die Vorlesung, kommst in dein Zimmer, wartest auf einen Anruf, der nicht kommt. Ihr Bild auf dem Schreibtisch quält dich. Das Wochenende wird zur Bedrohung. Du suchst nach einer Antwort und weißt noch nicht einmal die Frage. Oder wagst nicht, sie zu stellen. Du verstehst mich nicht. Ich will raus hier. Weg. Ganz weg. Endgültig weg. Wäre Ihnen Selbstmord lieber? Nie wieder zurück, denkst du. Und dann sitzt du am Samstag doch im Auto und fährst hin. Wie jeden Samstag. Selbstmord. Wenn man sein Leben wirklich ändern will, dann muss man es eigentlich auch schaffen. Im Gasthaus. Mitten bei der Arbeit sagt sie das auf einmal. Das passt doch nicht zusammen. Meine Güte, das ist ja schon wieder teurer geworden. Ja, leider. Aber der Apotheker kann wirklich nichts dafür. So, ich habe es Ihnen noch mal auf die Packung geschrieben, Frau Peters. Dreimal täglich 15 Tropfen vor den Mahlzeiten. Ja, Herr Elscheid, danke. Bitte. Und dann ein schönes Wochenende. Ihnen auch, Frau Peters. Ja. Oh, danke, junger Mann. Ach, der Herr Reisner. Das mit Ihrer Irmgard... Das tut mir sehr leid für Sie. War ja wirklich ein bildhübsches Mädchen. Tja, aber das Leben, nicht wahr? Mhm. Tag, Herr Elscheid. Guten Tag, Herr Reisner. Sie waren ja am Mittwoch so rasch fort. Und ich hatte danach leider nicht die Gelegenheit, Ihnen zu sagen, wie sehr auch mich das Ganze bedrückt. Immerhin hat Fräulein Irmgard über 3 Jahre in meinem Haus gewohnt. Darf ich Ihnen sagen, wie sehr... Kann ich Ihr Zimmer sehen? Ja, selbstverständlich. Es ist nichts verändert worden. Wie geht es Ihrer Tante? Nicht so besonders. Ach ja, ja, die Migräne. Ja. Ihr Herr Onkel, den ich heute Morgen traf, hat mir gar nicht gesagt, dass Sie kommen wollen. Bitte verzeihen Sie meine Indiskretion, aber suchen Sie was Bestimmtes? Ja. Wenn ich das fragen darf, was suchen Sie? Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Das Tagebuch. Ein Tagebuch? Was geschieht mit den Möbeln und Sachen von ihr? Ja, wir dachten, das sollen Sie entscheiden. Aber lassen Sie sich bitte Zeit. Ich werde die Wohnung frühestens nächste Woche in die Zeitung setzen. Ach. Oder übernächste. Ich miete die Wohnung. Sie? Ja. Aber Sie könnten doch bei Ihrem Onkel... Sie wollen doch vermieten. Ja, ja. Also. Wie Sie wollen. Die einen gewöhnen sich an dich, die anderen störst du. Kommst einfach weiterhin da angefahren. Jeden Samstag, Punkt 1 vorm Dorfgasthaus, genau wie früher. Hineingehen, grüßen, die misstrauischen Blicke ignorieren, den Tisch am Fenster nehmen, das Essen bestellen, genau wie früher. Nur, dass Ursel jetzt bedient. So, schon mal das Bier. Kotelett kommt gleich. Sag mal, Jochen, willst du wirklich ihre Wohnung übernehmen? Ist das schon rum? In unserem Dorf, ne? Nein, aber mal im Ernst. Willst du jetzt jedes Wochenende hierher kommen? Ausgerechnet hierher. Hat Irmgard eigentlich noch Sachen bei euch? Nein, bestimmt nicht. Hm. Warum fragst du? Sie hatte ein Tagebuch. Tagebuch? Ja, ich weiß das. Ich habe sie deswegen ausgelacht, aber ich kann es nicht finden. Mensch, lass das doch. Das tut doch nur weh. Hat sie es vielleicht versteckt oder hat sie es weggeworfen? Hm. Komm, Ursel, du kanntest sie doch am besten. Ein Essen! Tagebuch, ich weiß nicht. Ursel, ein Essen! Ja, Vater. Na, Jochen? Alte Gewohnheiten kann man nicht so leicht aufgeben, was? Ja. Aber man soll es auch nicht übertreiben. Wieso? Na ja, gleich beim Elscheid einziehen. Warum interessiert sich hier eigentlich jeder für die Wohnung? Jeder? Oh, Junge, mir ist das doch egal. Man fragt sich ja nur, ist das nicht ein bisschen teuer? Bude in der Stadt, Bude hier. Man fragt sich. So. Ja? Mhm. Aber keiner fragt danach, was... Ja? Was? Was oder wer das Mädchen in den Tod getrieben hat? In den Tod getrieben? Nun machen wir mal einen Punkt. So, lass es dir gut schmecken, Jochen. Ein besonders großes Kotelett diesmal. Oh, ihr macht ja Gesichter. Kümmer dich mal ums Jagdzimmer. Was ist denn los? Da sollen die Gäste da verdursten? Ja, ja. Also, was will ich dir mal sagen, junger Mann? Mach hier keinen Ärger. Dies ist ein ruhiges Dorf, mein lieber Herr Reisner. Hier leben die Menschen in Frieden. Und wenn sie sterben, dann weil sie krank waren oder bei einem Unfall. Der Letzte, der sich hier umgebracht hat, der war nicht aus dem Dorf. So. Guten Appetit wünsche ich. Das Essen schenke ich dir. Ich will nichts geschenkt haben. Das hast du noch gut. Am Mittwoch. Von Irmgard, wenn du so willst. Dies ist ein ruhiges Dorf, mein lieber Herr Reisner. Den Herrn Reisner hat es gereizt, dieses ruhige Dorf noch besser kennenzulernen. Da muss ich mich wohl geehrt fühlen, wenn mein Herr Neffe mal einen Termin für mich hat. Hm? Entschuldige, Onkel Heinrich, aber die ganze letzte Woche, ich hatte... Ach, schon gut. Willst du auch einen Cognac? Nein, danke, Onkel. Vergiss mal den scheiß Onkel. Also, Cognac? Naja... Schon besser. Mit den Jungs auf dem Bau kannst du keine Milch trinken. Und als Boss schon gar nicht. Also üb mal schon ein bisschen. Na dann, weg damit. Und jetzt hör mal. Da kann doch nichts dabei rauskommen, wenn du jedes Wochenende den Trübsinnigen spielst. Ich verstehe nicht. Du, ich weiß, was Maloche ist. Da kann mir keiner was vormachen. Ich war lange genug auf dem Bau. Und studieren ist auch Maloche. Wegen dem Studium brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Mach ich mir aber, mein Junge. Überleg doch mal, was davon abhängt, auch für mich. Schon jetzt ist das Geschäft so groß, dass ich es kaum noch alleine schaffe. Hier ist jede Menge Wiesenland. Was glaubst du, wenn daraus demnächst Bauland wird? Was dann hier los ist? Dann habe ich doch das ganze Dorf in der Tasche. Was ich jetzt brauche, das ist einer, auf den ich mich verlassen kann. Mensch, Jochen, ich das Geschäftliche und du das Technische. Was soll ich machen? Schluss mit der Bude bei Elscheid. Ja, natürlich musst du dich am Wochenende erholen vom Büffeln. Aber dafür brauchst du doch nicht immer den ganzen Weg nach hier zu fahren. 2-3 Stunden ist doch Quatsch, was du brauchst. Mensch, Junge, du brauchst ein Mädchen. Was? Ja, in der Stadt laufen doch genug hübsche Weiber rum, hm? Onkel Heinrich... Ab nächsten Monat wird der Scheck höher sein. Das ist nicht nötig. Doch, doch. Und über einen neuen Wagen sollten wir demnächst auch reden. Deine alte Klapperkiste macht es bestimmt nicht mehr lange. Die Rostlaube. Und noch was. Lass die Finger von der Ursel. Ursel? Ja. Ursel. Ich will nichts von Ursel. Gut. Gut. Darauf trinken wir noch einen. Aber ich gehe nicht weg, bevor ich nicht Irmgards Tagebuch habe. Was? Ach. Verfluchte Sauerei. Du erwähnst ein Tagebuch? Jemand erschreckt. Mehrere erschrecken. Angst. Wovor? Etwas sagen können, was man niemandem sagen kann. Oder weil niemand es versteht. Verstehen will. Weg wollen? Kein Ausweg sehen? Selbstmord? In einem Tagebuch müssten Zeichen dafür zu finden sein. Herr Reisner? Ja, was ist? Herr Reisner, wann kann ich denn nun die Wohnung... Was denn? Ja, also... Ich meine, wann kann ich denn nun die Wohnung in die Zeitung setzen? Sie wollen mir kündigen? Kündigen? Oh, nein, aber ich dachte, Sie... Wieso? Ihr Onkel sagte mir, ach, Sie wollten... Ach, mein Onkel! Mich kriegt ihr ja nicht weg. Das tut mir leid, Herr Elscheid. Wenn ich das Tagebuch habe, können wir noch mal darüber reden. Jochen? Ursel, was machst du denn hier? Ich habe gesehen, wie du auf den Friedhof gingst. Sonntagmorgens bin ich immer hier. Ich weiß. Du, ich glaube, wir müssen mal miteinander reden. Hm. Ja, seit dem Vorfall im Gasthaus, du weißt schon, mein Vater, der... Ach, du verstehst schon, hm? Nicht ganz. Ist doch volljährig. Ja, aber so einfach ist das nicht. Ich bin doch die Einzige, die noch zu Hause ist. Erwin lernt Koch in einem Hotel in der Schweiz. Französische Küche bei Westerhofs. Und Rudi ist bei der Bundeswehr. Tja. Manchmal habe ich Irmgard schon beneidet. Hm? Ja, sie hatte irgendwann Feierabend, ihre Wohnung und sie hatte dich. Ich habe zwar meine Sicherheit, meine Erbschaft, aber du hast ja selbst erlebt, wie mein wie Vater... Wie er dich rumkommandiert, ja. Und er beobachtet mich beim Tanzen, beim Schützenfest. Der lässt mich überhaupt nicht mehr von der Leine. Wenn du es genau wissen willst, mir stinkt's. Klar, ich sage immer wieder, du kannst die Eltern jetzt nicht im Stich lassen, aber... Irgendwann kommt doch dein Bruder aus der Schweiz zurück, dann bist du entlassen. Ach, du verstehst nicht. Ich will raus hier. Weg, endgültig weg. Das hat Irmgard... Das hat sie genauso gesagt. Hm. Wir haben oft darüber gesprochen. Aber warum wollte Irmgard so unbedingt weg? Da versuche ich die ganze Zeit dahinter zu kommen. Hast du denn inzwischen ihr Tagebuch gefunden? Wie kommst du denn gerade jetzt darauf? Mein Vater meint... Ach, dein Vater. Dein Vater. Und Heinrich Stang, ja. Schicken die dich? Bist du verrückt? Ach, geh doch zurück zu deinen Leuten. Jochen! Ach, geh! Das Tagebuch. Immer das Tagebuch. Und die Versuche, dich einzulullen. Neues Auto, Reise nach Mexiko, Eigentumswohnung in der Stadt. Alles abgelehnt. Aber den höheren Scheck hast du stillschweigend akzeptiert. Dass man in der Kneipe, auf der Straße an dir vorbeisah, nahmst du hin. Dass man dich im Dorfladen länger warten ließ, dass dein Wagen öfter einen Platten hatte, nahmst du hin. Hattest angefangen, das Studium zu vernachlässigen. Wichtig waren die Wochenenden. Trauertrott den ganzen Winter über. Bis zu dem Sonntagmorgen, als der Zettel unterm Scheibenwischer klemmte. Irmgard Ladus. Lass sie ruhen in Frieden. Was ist denn in dich gefahren? Warum schickst du den Scheck zurück? Ich brauche dein Geld Was nicht. Soll denn das? Ich hab einen Job. Ach, und alles wegen diesem Flittchen. Sag das nochmal. Hat man's dir immer noch nicht gesteckt? Wozu warst du eigentlich die ganze Zeit hier? Nur um von deiner Wochenendliebe zu träumen? Du dreimal gehörnter Esel, du. Deine Irmgard. Armes, elternloses Kind, ne? Braucht Schutz. Klar. Bei dir. Am Samstag und Sonntag. Aber am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Da brauchte sie auch Schutz. Du lügst. Ja? Was glaubst du denn, was dieses Bett hier alles schon gesehen hat? Du lügst! Kannst ja mal den Elscheid fragen, was hier oben los war. Zum Beispiel in der Nacht, als sie nacheinander du mit... Schwein! Schluss jetzt! War's das, ja? Hast du jetzt genug? Lass mich in Ruhe. Hör mal, du Idiot. Was glaubst du wohl, warum ich dir die Wahrheit auftische? Damit du endlich runterkommst von deinen verdammten Träumen. Lass mich doch endlich in Ruhe. Junge, komm wieder auf den Teppich. Kümmer dich um dein Studium, mach dein Examen. Du als mein Partner, das ist deine Zukunft. Darauf habe ich hingearbeitet, du verdammter Narr. Sowas setzt man doch nicht wegen der kleinen Nutte aufs Spiel. Du kotzt mich an! Das tut mir alles so leid, Herr Reisner. Lassen Sie mich los! Also wirklich, Herr Reisner, bitte! Ich... Lass ihn, Elscheid. Hier. Dein Bier und der Schnaps. Ja, danke. Ist noch was? Das wollte ich dich schon lange fragen. Aber du redest ja nicht mit mir. Wozu auch? Dieses ganze verdammte dreckige Dorf kotzt mich an. Mich auch. Wir beide sollen... Ach, hör auf. Jochen, bitte lass uns doch mal reden. Uns geht es doch beiden nicht gut hier. Reden? Ich hab hier genauso die Schnauze voll wie du. Du willst weg, ja? Immer noch? Ja, aber... Ja, dann knall deinem Alten die dreckigen Gläser hin und geh. Dann können wir reden. Jochen, so einfach ist... Ach Mensch, du gehörst doch auch zu dieser ganzen Clique. Du willst doch gar nicht hier raus. Zu hören ist wohl nicht deine Sache. Hier, komm. Stimmt so. Dann hau doch ab, du. Irmgard konnte ja auch nicht mit dir reden. Was meinst du damit? Hau ab! Da warst du an dem Punkt, wo sie dich hinhaben wollten. Irmgard Ladus, lass sie ruhen in Frieden. Schluss. Aus. Zurück in die Stadt und kein nächstes Wochenende mehr. Eingraben, zuschütten. Punkt. Ja... Mit dir konnte man wirklich nicht reden. Herr Elscheid, Herr Reisner, Sie sind schon zurück? So früh am Samstagabend? Was machen Sie denn in meinem Zimmer? Oh, nichts. Nichts, ich habe nur ein bisschen gelesen. Gelesen? Moment, Moment, das kenne ich doch. Das ist doch... Zeigen Sie mal. Ja, ich dachte, Sie... Ich habe es zufällig gefunden und ich wollte es Ihnen schon längst übergeben. So, Sie wollten schon längst? Ja, sicher, aber gewisse Erinnerungen, kostbare Art, Sie verstehen? Nein, verstehe nicht. Bitte, Herr Elscheid, gute Nacht. Am Wochenende ist etwas unglaublich Schönes passiert. Stang hat seinen Neffen mitgebracht. Es ging alles so schnell. Als er mich zum Baden einlud, hat Westerhoff mir nicht freigeben wollen. Aber wir sind trotzdem zum Baggersee gefahren. Ursel hat mich vertreten. Ich glaube, sie freut sich auch, wenn was draus wird. Es war wie ein Traum. Vielleicht wird jetzt wirklich alles anders. Mit Jochen ist es unheimlich schön, wenn er doch die ganze Woche hier sein könnte. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange bis zum Examen. Stang verlangt, ich soll zu Elscheid ins Haus ziehen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann kann ich Jochen ungestörter treffen. Stang verlangt, ich soll Elscheid diesen Gefallen tun. Wie kann er sowas verlangen? Diesen Gefallen tun? Aber er besteht darauf. Sonst will er Jochen einiges über mich erzählen. Hier ist alles so dreckig, hier ist alles so dreckig in diesem sauberen Dorf. Ob ich mit Jochen darüber reden kann? Ich muss es versuchen. Wieder Montag. Und wir sind wieder nicht dazu gekommen, so richtig miteinander zu sprechen. Ich möchte ja, aber ich habe auch Angst davor. Wir haben doch immer nur die wenigen Stunden am Wochenende. Außerdem kommt es mir manchmal so vor, als ob Jochen gar nicht viel über mich wissen will. Seltsam. Er ist einerseits so klug und andererseits... Und andererseits? Was ist? Herr Reisner, bitte. Oh. Herr Reisner, Sie sagten doch, wenn Sie das Tagebuch haben, ziehen Sie hier aus. So sagte ich das. Irgendwann muss doch wieder Frieden sein. Wir alle, Sie, Ihr Herr Onkel, müssen endlich vergessen. Das sagen ausgerechnet Sie? Schleichen Sie hier in dieses Zimmer. Heute bestimmt nicht das erste Mal, um zu lesen. Sie widern mich an, gehen Sie. Herr Reisner, ich flehe Sie an. Haben Sie Irmgard auch angefleht, Herr Elscheid? Kommen Sie. Kommen Sie. Hier. Hier. Haben Sie hier vor dem Bett gekniet und gefleht? Oder haben Sie sich einfach genommen, was man Ihnen angeboten hat? Aber bitte, Herr Reisner, ich habe Sie doch geliebt. Ich hätte Sie auch geheiratet, wenn ich... Nein! Nein! Raus! Raus! Elscheid entwickelt Gefühle. Gefühle? Gefühle? Er sagt, er liebt mich und will mich sogar heiraten. Je glücklicher ich mit Jochen bin, desto schwieriger wird es, über alles zu reden. Als ich ihm gestern am Baggersee sagen wollte, wie gern ich mit ihm weg will, hat er es gar nicht mitbekommen. Hat er es gar nicht mitbekommen? Heute waren nacheinander Stang und Westerhoff da. Oh nein. Elscheid kommt mittlerweile schon fast jeden Abend. Ich glaube, wenn Jochen hier ist, horcht er an der Tür. Oh nein. Nichts. Nichts hast du gewusst. Der Student und das Mädel aus dem Dorf. Die pure Idylle. Und er war zu blöd, die Angst, den Kummer und den Dreck dahinter zu spüren. Der kluge Herr Reisner. Er hätte es wahrscheinlich gar nicht ertragen, was sie zu erzählen hatte. Hat ja damals auch erst mal wegen seiner gekränkten Ehre geheult. Nicht wegen Irmgard. Elscheid in seiner Verliebtheit hat mir... Oh, Elscheid! Schon wieder Elscheid! Ich bringe ihn um! Russel! Lass mich rein, bitte. Oh, ist ganz schön spät. Willkommen. Ich musste jetzt zu dir kommen. Vorhin, das war nicht gut. Wir waren beide... Ja, ich bin ziemlich ausgerastet. Es tut mir leid. Wir müssen jetzt endlich miteinander reden. Ja, setz dich. Weiß dein Vater, wo du bist? Ja, ich habe ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Ich bin schließlich volljährig. Ich kann dir gar nichts anbieten. Ich habe gerade den ganzen Wein ausgetrunken. Ich habe eine Flasche mitgebracht. Ach. Also, Warum warst du vorhin so wütend? Stang war hier. Er hat mir die Augen geöffnet. Ich weiß jetzt Bescheid. Was hat Stang gesagt? Irmgard war eine Nutte. Und das glaubst du, Jochen? 2 Jahre sind wir zusammen gewesen. Mehr als 2 Jahre. Und ich habe fast nichts von ihr gewusst. Ja, das kann stimmen. Stimmt also, was Stang sagt? Nein, jetzt hör mir mal zu. Du hast Irmgard nicht gekannt, als sie ins Dorf kam. Das war vor über 4 Jahren. Irmgard war damals gerade 16, war 2 Jahre davor aus dem Waisenhaus gekommen und seitdem überall nur rumgeschubst worden. Nur Aushilfsjobs. Mal da gewohnt. Und bei uns im Gasthaus... Ja, da hat sie dann ein Zuhause bekommen. Ja, zumindest ein Zimmer. Und einen Job. Und? Und? Nachts ging mein Alter zu ihr. Und sie hat sich nicht mal dagegen gewehrt. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Sie wollte endlich mal wissen, wo sie bleiben konnte für längere Zeit. Auch um diesen Preis? Können wir das beurteilen? Und als hier die Mansarde bei Elscheid frei wurde, ist sie dann hierher gezogen, um deinem Vater zu entgehen. Klar, weswegen sonst? Stang sagt, hier seien die Männer ein- und ausgegangen. Dein Onkel ist ein Schwein. Ja. Schau mal, was hier liegt. Ihr Tagebuch, wo hast du es gefunden? Elscheid hatte es. Sag mal, dein Vater, Stang, Elscheid, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Man merkt, dass du hier immer noch fremd bist. Die drei sind zusammen zur Schule gegangen. Stang und mein Vater waren die ganze Zeit dicke Freunde, bis heute. Elscheid ging aufs Gymnasium, hat studiert und kam als der Herr Apotheker zurück. Aha. Und als er angefangen hat, sich für Politik zu interessieren, war er wieder voll drin im Dorfklüngel. Er wurde in den Kreistag gewählt und als Akademiker saß er dann natürlich auch gleich in verschiedenen Ausschüssen. Auch im Bauausschuss. Ach ja, das Wiesenland, das in Bauland umgewandelt werden soll. Du und ich, wir stecken noch das ganze Dorf in die Tasche. Was sagst du? Ich zitiere hier nur meinen Onkel, der hat das zu mir gesagt. Ach, davon träumt mein Vater auch. Wusstest du... Dass Irmgard auch mit Elscheid... Nein, das, ja, nein, das glaube ich nicht. Doch, um aus seinem Wiesenland Millionen rauszuschlagen, hat Stang Irmgard erpresst, sich mit Elscheid einzulassen. Ach, sag ich doch, dein Onkel ist ein Schwein. Aber eines weiß ich, sie wollte da raus, aus allem. Ich weiß nicht. Du kennst Stang nicht, auch wenn er dein Onkel ist. Kennst du ihn? Ich denke schon. Hast du auch mit ihm? Ja. Oh Gott, ich glaub's nicht. Bis ich erkannt habe, was für ein Drecksack er ist. Menschen sind für ihn nur Werkzeuge. Versuch jetzt mal zu verstehen, ja? Verstehen. Dieser Mann ist eine Ausnahme hier im Dorf. Kein stumpfsinniger Thekentrottel oder abgearbeiteter Landwirt. Er ist vital, hat sich vom Maurer hochgeboxt, sieht für sein Alter gut aus mit seinem aggressiven Charme. Das ist also deine Meinung über Stang? Das war meine Meinung. Verdammt! Man darf sich doch wohl mal irren. Ja. Ja. Hat Irmgard das alles gewusst? Hm? Ich meine, was Stang, Elscheid und dein Vater zusammenhält? Hm. Ich glaube nicht. Oder zuerst bestimmt nicht. Aber jetzt, wo du mich fragst, ja, kurz bevor das passierte, da fing sie an, mich auszufragen. Wollte alles ganz genau wissen. Ja. Ja, natürlich. Ja, pass mal auf. Hier war ich gerade, als du kamst. Ach. Elscheid in seiner Verliebtheit hat mir einiges erzählt, was er wohl nicht sollte. Passt zu dem, was Ursel sagt. Jetzt weiß ich endlich, worum es hier geht. Diese Drecksbande. Morgen gehe ich zu Stang. Er hat mich nicht länger in der Hand. Hier, das ist die letzte Eintragung. Stang hat verstanden. Aber ich fürchte, er wird nicht aufgeben. So einer wie er kann das wahrscheinlich gar nicht. Ich muss weg, ich halte das hier nicht mehr aus. Am Samstag sag ich Jochen alles und mit... Zeig. Und mit ihm zusammen werde ich es schaffen. Mensch, Jochen. Oh Gott. Das war kein Unfall. Und auch kein Selbstmord. Und was jetzt? zur Polizei. Ach, das glaubst du, was ein guter Verteidiger aus dem Tagebuch. Der macht Konfetti daraus, falls es überhaupt zu einer Verhandlung kommt. Ich bleib hier. Ich such weiter, jetzt erst recht. Hast du eigentlich keine Angst? Das ist mir jetzt egal. Das sollte dir aber nicht egal sein. Ach, warum? Ich möchte jetzt nicht nach Hause gehen. Mord. Es muss Mord gewesen sein. Endlich Klarheit. Du konntest deinen Hass jetzt weg von dir selbst auf einen anderen richten. Aber da kam noch etwas dazu. Das Gefühl, die Angst. Es wiederholt sich etwas. Was ist denn mein Schuh bloß? Und? Wo kriegen wir jetzt ein Frühstück her? Frühstücken in der Stadt. Was? In der Stadt? Ja. Komm, lass uns gehen. Oh. Jetzt gleich, ohne Wenn und Aber. Du bist vielleicht einer. Machst hier fast ein Jahr lang Psychoterror, dann erreichst du endlich was, kriegst das Tagebuch und auf einmal willst du weg. Also pass auf. Hm? Bei Irmgard habe ich es nicht kapiert. Hm. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber jetzt, du willst doch weg von hier und dann sollten wir auch gehen. Ja, aber es geht hier nicht nur um mich. Es geht hier immer noch um Irmgard. Ja, ich will raus aus dem Mief. Und wenn du es genau wissen willst, ich würde gerne zusammen mit dir weg. Aber... Jetzt haben wir immer noch nichts zum Frühstücken. Ursel? Ursel? Ursel, jetzt lauf doch nicht weg! Ich hol was aus unserer Küche. Meine Alten sind in der Kirche. Ich glaube, ich könnte ihren Anblick jetzt nicht ertragen. Jochen. Was ist denn los, Ursel? Da unten. Der Elscheid. Wie hilflos mag einer sein, der einen Stuhl ins Treppenhaus trägt, einen Strick am Deckenbalken befestigt, auf den Stuhl steigt, sich den Strick um den Hals legt und den Stuhl umstößt. Wie peinlich muss es für ein Dorf sein, wenn sich sein Kreistagsmitglied kurz vor dem Schützenfest aufhängt. Und wie peinlich für einen Bauspekulanten, wenn er seinen Mann im Bauausschuss kurz vor der entscheidenden Sitzung verliert. Scheißding. Kann ich mal vorbei? Da kannst du vorbei. Du kannst dich sogar verpissen und nie mehr wiederkommen. Hey. Idiot. Hey, Jochen. Wohin fährst du? In die Stadt zurück. Wohin sonst? Kommissar braucht mich nicht mehr. Was hast du mit Elscheid angestellt? Ich? Mit Elscheid? Ja, du mit Elscheid. Nichts. Außer, dass ich ihm das Tagebuch abgenommen habe. Das Tagebuch? Ja. Elscheid hat dich reingelegt. Er hat es die ganze Zeit gehabt. Das musste ja so kommen. Ich hab dir schon vor Monaten gesagt, du sollst diese Wohnung aufgeben. Was willst du denn hier noch anrichten? Und falls es dich beruhigt, ich werde von hier verschwinden. Das Trauerjahr ist bald vorbei. Aber erst werden wir beide noch ein kleines... Du, pass auf. Das hat mich schon mal jemand erpressen wollen. Auf Wiedersehen. Onkel Heinrich. Vater versuchen uns zu ignorieren. Dafür glotzen die anderen umso mehr. Mhm. Wenn Blicke töten können. Müsste lügen, wenn ich behaupte, ich amüsiere mich. Oh nein. Na, Ursel, wie wär's? Danke, ich tanze nicht. Mensch, Werner, du siehst doch, dass die Ursel andersweitig belegt ist. Entschuldigung. Ich hab gehört, die Akademiker machen's anders. Wie denn? Letzte Woche, da war jemand in meinem Zimmer. Das Tagebuch? Ah. aber ich hatte sowas geahnt und ich hab's am Ballersee versteckt. In einem Kanister. Ganz hinten im alten Geräteschuppen, damit du es weißt. Ach, hör auf damit, bitte. Vergiss es mal für ein paar Minuten, ja? Komm, tanz mit mir. Dürfen wir hier mal... Ach, pass doch. Auf, Franz! Verzeihung, ich wollte das junge Glück nicht stören. Mensch, Ursel, du als Nachfolgerin ausgerechnet von der Irmgard? Makaber, makaber. Lasst uns in Ruhe, ja? Oh, jetzt lass sie doch in Ruhe, Werner. Sieht doch schon ganz blass um die Nase aus, der Herr. Und ein bisschen schwächlich auf der Brust, oder? Ach, Mensch, Werner, was soll denn das? Kein Wunder, dass er allein so einer wie der Irmgard nicht genügt hat, nicht, Ursel? Los, komm, darf ich von denen hier nicht provozieren. Tut mir leid, Jochen, dass ich dich hierher geschleppt habe. Lasst uns durch. Nee, jetzt schon, jetzt wirst du erst richtig lustig. Wir wollen gehen, sag ich. Was heißt hier wir? Na, Westerhof, kümmerst du dich auch mal um deine Tochter? Du hältst dich da raus! Weißt du, du kannst gehen, dich hält niemand. Siehst ja, wie beliebt du hier bist. Also gehen wir. Nee, du bleibst. Und du, Freundchen, lässt du jetzt die Finger von meiner Tochter. Du hast ein Mädchen unglücklich gemacht, das genügt wohl. Was? Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Du hältst die Klappe. Du hast mich lange genug herumkommandiert und bevormundet und... Lass mich los. Na gut, du bleibst hier. Ich gehe wohin und mit wem ich will. Also komm, Jochen. Ja, aber wo wollt ihr denn hin? Verdammt nochmal, wo wollt ihr hin? Ursel, bleib hier! Wir können doch noch mal drüber reden! Ursel! Nein, niemals mehr zurück. Nur einmal noch. Heute. Aber diesmal am Gasthaus vorbeifahren, weiterfahren, vorbei an Stangs Büro und er hat dich gesehen. Und dann? Warten. Ein Tod im Baggersee und 51 Wochenenden. Das Jahr hat vieles verändert. Jetzt wird es ernst. Ach, ich hätte eigentlich nur mit dir gerechnet, Onkel Heinrich. Also so war das. Stang und Westerhoff. Naja, ich hätte es mir denken können. Freundschaft, mein Junge. Freundschaft unter Männern. Da soll ich noch einen Dritten dazu nehmen. Aber der konnte jetzt leider nicht mitkommen. Elscheid? Ihr habt sie zu dritt umgebracht? Der sentimentale Trottel. War drauf und dran, uns alle zu gefährden. Und da habt ihr ihm eine reelle Chance gegeben, sich zu bewähren. Hm? Hat ein helles Köpfchen, mein Neffe, hm? Schade, dass du unser Feind geworden bist. Ich hätte dich wirklich gerne als Partner gehabt. Zusammen hätten wir... Das ganze Dorf in die Tasche gesteckt. Ich kenne deine Sprüche. Sie haben mich schon bis in den Schlaf verfolgt. Wegen eurer Spekulationen und dreckigen Geschäfte musste hier ein Mädchen sterben. Die Weisheiten hat er wohl aus dem Tagebuch. Und das wollt ihr jetzt haben? Ja. Hast du es dabei? Natürlich nicht. Das war ein Trick. Das macht auch nichts. Das kriegen wir später. Weißt du... Wir sind inzwischen drauf gekommen, dass eigentlich du die Sache bist, mit der wir fertig werden müssen. Mit der Pistole? Meinst du nicht, das fällt auf? Sogar hier? Die ist nur zur Sicherheit da, falls du nicht mit uns schwimmen gehen willst. Los, Westerhoff. Komm, steh auf. Dieselbe Methode also. Klar, was sich einmal bewährt hat. Und wir dachten, wo heute doch der Jahrestag ist, da geht so ein Trauerglos vielleicht sogar freiwillig. Wir haben es damals wirklich nicht gern gemacht. Was darfst du mir glauben? Wir haben euch nämlich die ganze Zeit beobachtet. Ihr wart so nett zueinander. Wir waren richtig gerührt. Ja, jeder von uns wusste ja, wie nett es mit Irmgard sein konnte. Du verfluchtes Schwein! Schön ruhig, mein Junge. Los! Fahr los! Schnell! Was soll das? Wer ist das? Ihr habt doch wohl nicht im Ernst geglaubt, ich wäre hier alleine gekommen. Du meinst, du könntest uns reinlegen? Das ganze Jahr bist du uns auf den Nerven herumgetrampelt und jetzt auch noch Tricks? Das wird dir nicht helfen, du. Den krieg ich. Hör auf! Ursel fährt den Wagen! Was? Meine Tochter? Hör auf, dann! Wie schnell so ein Jahr vergeht. Richtig unheimlich. Und du sitzt wieder hier und wartest. Schaust zu, wie einer Stein ins Wasser wirft. Weil es schon wieder ein 52. Wochenende ist. Es ist schon Mittag. Ich habe Vater versprochen, ich komme noch vorbei. Soll er doch warten? Hat ja viel Zeit jetzt. Das letzte Mal hat er gesagt, er wäre lieber tot. Ja? Und? Jochen, mein Vater sitzt im Knast, weil er uns das Leben gerettet hat. Wenn er Stang nicht erschossen hätte, hätte dein Onkel dein dich Vater und mich... Dein Vater sitzt im Knast, weil er Irmgard umgebracht hat. Hört das denn nie auf? Komm her, komm. Komm, wir gehen. Das 52. Wochenende. Kriminalhörspiel von Uwe Erichsen und Jens Hagen. Jochen Reisner, Ingo Hülsmann. Irmgard, Annette Schreier. Stang, Bauunternehmer Charles Brauer. Westerhoff, Gastwirt Dieter Eppler. Ursel, seine Tochter Annemarie Bubke. Elscheid, Apotheker Horst Sachtleben. In weiteren Rollen Luise Deschauer, Mogens von Gardow, Stefan Lehnen und Peter Raab. Ton und Technik Daniela Röder und Hans Scheck. Assistenz Inge Hafner. Musik Thomas Bogenberger. Regie Marina Dietz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1997. Dunkelkammer, die Krimi-Kolumne von Tobias Gulis. Folge 13, 1000 Seiten Klatsch. Die erste amerikanische Biografie löst das Rätsel Patricia Highsmith nicht. Nein, sie war nicht nett. Mit dieser Feststellung beginnt die amerikanische Autorin Joan Shenker ihre Biografie von Patricia Highsmith, die nun anlässlich ihres 20. Todestages auf Deutsch erschienen ist. Als Highsmith am 4. Februar 1995 im freiwilligen Tessiner Exil starb, war das Werk einer der wichtigsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts dem amerikanischen Publikum kaum bekannt. Das änderte sich erst 1999 mit der amerikanischen Verfilmung des talentierten Mr. Ripley mit Matt Damon in der Hauptrolle. Patricia Highsmith war als Autorin vor allem ein europäisches Phänomen. Ihre Auflagen allein in deutscher Sprache übertrafen die amerikanischen um ein Vielfaches. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die erste Biografie, die sich mit der komplexen Persönlichkeit Highsmith auseinandersetzte, von einem Europäer, dem englischen Journalisten Andrew Wilson, verfasst wurde. Shenkers wenige Jahre später recherchierte amerikanische Biografie über das Secret Life, so der Untertitel, der talentierten Miss Highsmith, beruht auf dem gleichen Material, auf 38 von ihr Cahier genannten Arbeitsheften und 18 Tagebüchern, die sie seit ihrem 17. Lebensjahr geführt hat. Das Bild, das aufgrund dieser ein Leben lang währenden Selbstbefragung der Autorin und intensiver Gespräche mit Zeitzeugen entsteht, erinnert an ein Gemälde Francis Bacons. Patricia Highsmith war eine von Obsessionen, Sucht, Schuldgefühlen und Selbstzweifeln zerrissene Person, die nur in einem Halt fand, im Schreiben. 8 Seiten Prosa täglich. Die 1921 in Fort Worth geborene Mary Patricia Plangman litt ihr Leben lang an dem Verrat durch ihre Mutter, die sich vor der Geburt von ihrem leiblichen Vater scheiden ließ und ihr den Stiefvater Highsmith samt dessen Namen überstülpte. Mutter Mary war die einzige konstante Hassliebe ihres Lebens. Ihre Kindheit war geprägt von langen Aufenthalten bei der Großmutter und häufigen Wohnungswechseln. Als junge, umschwärmte Frau trank sie Unmengen, führte in der homosexuellen Bohème ein heftiges, manisches Liebesleben, schrieb den Klassiker »Zwei Fremde im Zug« von Hitchcock 1951 verfilmt und unter dem Pseudonym Claire Morgan den Bestseller einer lesbischen Romanze »Salz und sein Preis«. Sie reiste mit Freundinnen nach Europa und Mexiko. Sie schrieb, der talentierte Mr. Ripley zog später nach England in die Nähe der verheirateten Frau, die so etwas wie die Liebe ihres erwachsenen Lebens war, zog sich 1967 nach Frankreich in die Provinz zurück, lebte ab 1981 noch zurückgezogener im Tessin. Sie hinterlässt 22 Romane, zahlreiche Erzählungen und im Wäscheschrank ihres Hauses mehr als 8000 Seiten persönlicher Aufzeichnungen. Ein unglückliches, tapfer geführtes Leben, im Alter von Alkohol, Einsamkeit und Ängsten zunehmend beherrscht. Wie Kafka mit Rainer Stach hätte diese rätselhafte, schwierige Autorin einen Lebenserzähler verdient, der imstande ist, die kulturellen, biografischen und literarischen Bezüge ihres Werks aufzudröseln und zu erhellen. Die Amerikanerin Joan Schenker, ausgewiesen als Theaterschriftstellerin und Verfasserin einer Wilde-Biografie, ist das nicht. Die einzige wirkliche Neuheit? Highsmith arbeitete rund 6 Jahre in der Comicbranche. Unter anderem textete sie Superman-Hefte. Was das für ihr späteres Werk bedeutet, kann Schenker nicht plausibel erklären. Die Klatschgeschichten, Schnecken und Schnaps in der Handtasche, Dreiecksbeziehungen, ungebührliches Benehmen, breitet sie ausführlicher aus als Wilson. Dafür spart sie am politisch-kulturell-sozialen Kontext. Wie clandestin lesbische Beziehungen in den USA der 50er Jahre geführt werden mussten, erfahren wir nicht bei Schenker, sondern im Erinnerungsbuch »Meine Jahre mit Pat« von Mary Jane Meeker. Schenker urteilt über Highsmiths unglückliches Liebesleben mit der Autorität einer sitzengelassenen Küchenpsychologin. Ihr Werk gilt unter anderem auch deshalb als amoralisch, weil das moralische Chaos, das die Liebe in ihrem Leben anrichtete, ihm auch den Weg in ihre Romane fand. Ähnlich schlicht rechtfertigt sie den Verzicht auf eine chronologische Vorgehensweise. Mit ihrer stattdessen nach Highsmith-Obsessionen gegliederten Darstellung glaubt sie ernsthaft, die Abartigkeiten zu erklären, die sich so beharrlich an den Rändern ihres Werks halten. Tatsächlich, im Original heißt es Perversities. Abgesehen von den ermüdenden Wiederholungen aus dem Zettelkasten, die diese Form ihren Leserinnen zumutet, kommt Schenker den vielfältigen, tragischen Selbstentfremdungen der Patricia Highsmith nirgendwo wirklich nahe. Es ist das moralisierende, heuchlerische Amerika, das in Schenkers Invektiven nachklingt, das Highsmith auch räumlich weit hinter sich lassen wollte. Zuvor hatte sie mit der Figur des Tom Ripley einen Archetyp des 20. Jahrhunderts geschaffen, den allseits sympathischen Emporkömmling, der sein privates Wirtschaftswunder durch kaltblütigen Mord absichert. Highsmith karikierte in Ripley den zeitgenössischen Amerikaner. Dass das in Reagans USA nicht gut ankam, kann man verstehen. Warum Ripley den deutschen Lesern so gut gefiel, ist eine der vielen Fragen, denen hoffentlich eine neue Werkbiografie nachgehen wird. Bis dahin heißt es, die menschenkundige, misanthropische Highsmith lesen, und zwar in der auch biografisch hervorragend kommentierten Werkausgabe des Diogenes Verlags. Joan Schenker, die talentierte Miss Highsmith. Aus dem amerikanischen Englisch von Renate Ord Goodman, Anna-Nina Kroll und Karin Betz. Diogenes Verlag, Zürich, 1072 Seiten.